بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Wenn man weiter bei unserer Vortragsreihe, inshallah, die Geschichten der Propheten. Und wir sind jetzt beim siebten Vers angekommen. Und in diesem Vers werden wir, inshallah, über Yusuf a.s. Sprechen. Und wir fangen dann jetzt an, inshallah. Seine Geschichte ist eine Legende für sich. Seine Geschichte ist ja eine legendär. Fast die gesamte Sura spricht über ihn. Und sein Leben wird von klein auf behandelt. Also wo er klein ist, bis er erwachsen geworden ist. Und ja, nur die ersten paar Ayats und die letzten paar Ayats und danach erwähne ich Yusuf a.s. und danach die ungefähr 100 Ayat oder so. Nur über Yusuf a.s. Und Yusuf a.s. wird nur in dieser in dieser Sura wird seine Geschichte komplett behandelt. In Sura 12, Vers 3: Wir berichten dir die schönsten Geschichten, dadurch, dass wir dir diesen Koran als Offenbarung eingegeben haben, obgleich du zuvor wahrlich zu den Unachtsamen gehörtest. Die schönsten Geschichten sind im Koran. Du kannst keine Geschichte finden auf der Welt, die spannender ist, die emotionaler ist, die lehrreicher ist und so weiter als die Geschichten im Koran. Und sehr viel Nutzen steckt in der Sura Al-Yusuf. Sura 12, Vers 4. Als Yusuf zu seinem Vater sagte: O mein Vater, ich sah 11 Sterne und die Sonne und den Mond, ich sah sie sich vor mir niederwerfen. Und dann sagt sein Vater zu ihm, eine Ayah später, Sura 12, Vers 5, er sagt: O mein lieber Sohn, erzähle dein Traumgesicht nicht deinen Brüdern, sonst werden sie eine List gegen dich schmieden. Gewiss, der Satan ist dem Menschen ein deutlicher Feind. Also wegen dem Neid seiner Brüder soll Yusuf a.s. in diesen Traum nicht erzählen. Und man sieht, dass der Shaitan unter den Menschen ja eine Streit stiftet. Also der Shaitan ist derjenige, der unter den Menschen Streit stiftet. Und aus dieser Ayah lernen wir auch, dass wir unsere Träume nicht einer Person erzählen, die neidisch ist. Nicht einer neidenden Person, dass man seine Träume ihm erzählt. Und Sura 17, Vers 53: Und sag meinen Dienern, sie sollen das, was am besten ist, sagen. Gewiss, der Satan stachelt zwischen ihnen zu Zwietracht auf. Der Satan ist ja dem Menschen ein deutlicher Feind. Deswegen soll man keine Wörter sagen, die einen Menschen provozieren könnten, ihn beleidigen könnten. Man soll seinen muslimischen Bruder auf keinen Fall provozieren. Auch wenn es aus Spaß ist, ja, ne? Damit man nicht den Shaitan zwischen sich lässt. Und deswegen soll man nur, wie wir auch aus der Ayah sehen, nur die besten Worte benutzen. Und daher hasst Shaitan das gute Wort und viel Schaden werden durch Wörter verursacht. Also viel, was wir uns selber schaden oder auch untereinander uns schaden, werden durch das Böse oder das Schlechte in unseren Wörtern entstehen dadurch. Ja. Und dann sagte er, Jakob a.s. zu seinem Sohn Yusuf a.s. in Sura 12, Vers 6: Und so wird dein Herr dich erwählen und dich etwas von der Deutung der Geschichten lehren und seine Gunst an dir und an der Sippe Jakobs vollenden, wie er sie zuvor an deinen beiden Vätern Ibrahim und Ishaq vollendet hat. Gewiss, dein Herr ist allwissend und allweise. Hier wird das Wort Ta'wil al-Ahadith genannt. Ahadith bedeutet unter anderem auch Träume. Also er wird ihm die Traumdeutung lehren und so weiter. Und Rasulullah wurde einmal gefragt, wer ist der Edelste? Er sagte, Yusuf, Edel, Sohn des Edlen, Sohn des Edlen, Sohn des Edlen. Yusuf, Kerim, Ibn al-Kerim, Ibn al-Kerim, Ibn al-Kerim. Warum? Weil Yusuf a.s. war edel. Yusuf a.s. edel. Sein Vater, Jakub a.s., ist auch ein Prophet, auch edel. Und dessen Vater, Ishaq a.s., ist auch ein Prophet, auch edel. Und dessen Vater ist Ibrahim a.s., auch ein Prophet, auch edel. Man sieht hier die Abstammung von Yusuf a.s., sein Vater, sein Opa, sein Opas Opa oder sein Opas Vater, sein Großopa sozusagen, alles Propheten. Er hat eine sehr edle Abstammung. Yusuf a.s. hatte die edelste Abstammung. Taib. Surah 12, Vers 7. Wahrlich, in Yusuf und seinen Brüdern sind Zeichen für diejenigen, die nach der Wahrheit fragen. 10 von seinen Brüdern, oder 10 von den Kindern Jakob a.s. waren von derselben Mutter. Und Yusuf a.s. und ein Bruder sind von einer anderen Mutter gewesen. Also Yusuf a.s. und man sagt Benjamin waren zwei Kinder von Jakob a.s. und einer Frau. Und die anderen 10 Kinder waren von Jakob a.s. und einer anderen Frau. Das heißt, es waren Halbbrüder sozusagen, die 10 mit Yusuf a.s. Taib. In Sura 12, Vers 8. Als sie sagten, wahrlich, Yusuf und sein Bruder sind unserem Vater lieber als wir, obwohl wir eine ansehnliche Schar sind. Unser Vater befindet sich fürwahr in deutlichem Irrtum. Hier sieht man, dass Neid blind macht. Neid macht blind. Und die sagten, wir sind eine ansehnliche Schar, eine ansehnliche Gruppe. Ja, ne? Weil früher war das so, wenn du eine große Familie hattest, da hattest du etwas sozusagen zu sagen. Da gab es nicht so Polizei. Sondern da war die Stärke oder die Größe deiner Familie ausschlaggebend. Und sie planten sogar Yusuf a.s. zu töten. Und das Töten sah ihnen klein aus. Und die größere Liebe ihres Vaters haben die als groß angesehen. All dies wegen Neid. Also das Töten eines Menschen haben sie als etwas Kleines gesehen. Und dass ihr Vater ihr mehr liebt als Yusuf a.s. haben die als etwas Großes gelegt. Daran sieht man, dass Neid blind macht. Surah 12, Vers 9. Tötet Yusuf oder werft ihn ins Land hinaus, so wird das Gesicht eures Vaters sich nur noch euch zuwenden und danach werdet ihr rechtschaffene Leute sein. Und das ist ein gewaltiger Trick von Shaitan. Und das macht er häufig. Er sagt, ja, mach diese Sünde und danach wirst du rechtschaffen sein. Begeh die Sünde, dann machst du Tauba. Er versucht ja die Sünde sozusagen schmackhaft zu machen und er versucht dir einzureden, dass du danach rechtschaffen wirst. Aber wer sagt dir oder wer sagt uns, dass wir nach einer Sünde noch die Möglichkeit bekommen, Taube dafür zu machen? Oder vielleicht begehen wir die Sünde und unser Herz hängt dann an dieser Sünde. Wir hatten ja das schon besprochen, was die Bedingungen von Taube sind. Zum Beispiel, dass du erstens Allah um Vergebung bittest, dass du es bereust, danach, dass du Allah um Vergebung bittest, danach, dass du diese Sünde unterlässt und nie wieder begehst, danach, falls du deinem Menschen Unrecht getan hast, dass du ihm das Recht wieder zurückgibst und dass du die Sünde, die du getan hast, nicht jemandem erzählst. Und, Surah 12, Vers 10. Einer von ihnen, der sanfteste von ihnen, sagte, tötet Yusuf nicht, sondern werft ihn in die verborgene Tiefe des Brunnenlochs, so werden ihn schon einige der Reisenden auflesen, wenn ihr doch etwas tun wollt. Und Surah 12, Vers 11. Sie sagten, O unser Vater, warum vertraust du uns Yusuf nicht an? Wir werden ihn wahrlich aufrichtig zugetan sein. Und dann Surah 12, Vers 12 bis 17, sende ihn morgen mit uns, dass er Spaß und Spiel finde. Wir werden ihn fürwahr behüten. Er sagte, es macht mich fürwahr traurig, dass ihr ihn mitnehmt. Und ich fürchte, dass ihn der Wolf frisst, während ihr seine unachtsam seid. Sie sagten, wenn ihn der Wolf fressen sollte, wo wir doch eine ansehnliche Schar sind, dann wären wir fürwahr Verlierer. Als sie ihn mitnahmen und sich geeinigt hatten, ihn in die verborgene Tiefe des Brunnenlochs zu stecken, gaben wir ihm ein, du wirst ihnen ganz gewiss noch diese ihre Tat kundtun, ohne dass sie merken. Und am Abend kamen sie weinend zu ihrem Vater. Sie sagten: O unser Vater, wir gingen, um einen Wettlauf zu machen, und ließen Yusuf bei unseren Sachen zurück. Da fraß ihn der Wolf. Aber du glaubst uns wohl nicht, auch wenn wir die Wahrheit sagen. Yani, sie hatten es so eilig, Yusuf so loszuwerden, dass sie so eine schlechte und so eine billige Ausrede aussuchten. Sie nahmen sogar die Worte von Jakob Aleyhisselam. Jakob Aleyhisselam hat gesagt: Ich habe Angst, dass ihn der Wolf frisst. Und dann sagen die später: Der Wolf hat ihn gefressen. Yani, die hatten sich nicht mal eine bessere Ausrede einfallen lassen. Und Allah SWT, wie in der Ayah dort erwähnt, gab Yusuf Aleyhisselam ein, dass er ihnen das noch kundtun wird, diese Tat, ohne dass sie merken. Und Yusuf Aleyhisselam tat das nach Wallahu A'lam, nach 40 Jahren, ihnen das kund. Taib, Surah 12, Vers 18. Sie brachten falsches Blut auf seinen Hemd. Er sagte: Nein, vielmehr habt ihr selbst euch etwas eingeredet. So gilt es, schöne Geduld zu üben. Allah ist derjenige, bei dem Hilfe zu suchen ist, gegen das, was ihr beschreibt. Jakob Aleyhisselam wusste, dass seine Söhne ihm anlügen, dass Yusuf Aleyhisselam, dass ihm das passiert sei. Und Surah 12, Vers 19 bis 21. Reisende kamen vorbei. Sie sandten ihren Wasserschöpfer und er ließ seinen Eimer hinunter. Er sagte: O frohe Botschaft, da ist ein Junge. Sie verbargen ihn als Ware. Und Allah wusste wohl, was sie taten. Und sie verkauften ihn für einen niedrigen Preis, einige gezählte Dirhams. Und sie übten Verzicht in Bezug auf ihn. Denn eigentlich bekamen sie gutes Geld. Aber in Bezug auf den Werk von Yusuf al-Islam, weil er ein Prophet und so weiter ist, war es viel zu wenig. Und derjenige aus Ägypten, der ihn gekauft hatte, sagte zu seiner Frau: Bereite ihm einen gastfreundlichen Aufenthalt. Vielleicht wird er uns nützlich sein oder nehmen wir ihn als Kind an. So verliehen wir Yusuf eine feste Stellung im Land und wir wollten ihn etwas von der Deutung der Geschichten lehren und Allah ist in seiner Angelegenheit überlegen. Aber die meisten Menschen wissen nicht. Einer des Salaf sagte, Rahimullah: Drei Personen haben eine starke Firasse. Also Firasse ist so dieser Durchblick, sage ich mal. Also du siehst zum Beispiel eine Person, du siehst zum Beispiel, diese Person ist nicht gut. Also sozusagen so. Und er sagte, erstens, der aus Ägypten, der Yusuf kaufte. Zweitens, die Frau, die Musa einstellte, also Musa a.s. Als er in Medien war, da kam ja eine der Töchter, beziehungsweise eine der Töchter redet ja mit ihrem Vater, dass er ihn einstellen solle. Und drittens Abu Bakr as-Siddiq, als er Umar als Khalifen wählte. Taib, warum hatte Yusuf al-Islam so eine schwere Zeit? Weil Allah subhanahu wa ta'ala ihn auf den Temkin vorbereitet hat. Das war seine Vorbereitung für den Temkin, yani für diese Machtstellung. Wie bei den Sahaba, wie bei Musa alaihissalam und so weiter. Die Sahaba hatten erstmal eine große Zeit der Anstrengung und danach kam der Temkin, der Mekan, yani diese Machtstellung für die Sahaba und auch für Musa alaihissalam und so weiter und so weiter. Weil Allah sagt auch, weil Al-Aqibatu lil-Muttaqin in Surah 28, Vers 83, und das gute Ende gehört den Gottesfürchtigen. Also wir machen ja zurzeit die NBA, eine Vortragsreihe über die NBA, und wir sehen, dass die NBA mit ihrer Dauer sich viele Feinde gemacht haben und eine schwere Zeit deswegen durchlitten haben. Aber wir sehen, dass sie immer ein gutes Ende hatten. Surah 12, Vers 22. Als er seine Vollreife erlangt hatte, gaben wir ihm Urteilskraft und Wissen. So vergelten wir den Gutes tun. Und warum beides? Warum Urteilskraft und Wissen? Hukmen oder Ilmen? Hukm und Ilm. Weil viel Wissen muss man auch richtig wo anwenden. Der Hukm, ja, das Wissen, in richtigen Hukum anzuwenden, sozusagen. Deswegen hat der Hukum, wa Ilm, hat er beides bekommen. Zum Beispiel gab es vor ein paar Jahrzehnten einen islamischen Staat in Nordafrika, der wurde von Ulema gegründet. Und einer der Gründe, warum dieser fiel, ist, weil sie Realität mit der Welt verloren haben. Sie waren sehr stark in Fiqh und haben sich darauf beschäftigt und so weiter und so weiter. Aber sie haben die Realität verloren sozusagen. Sie hatten Ilm, aber nicht das Hukm sozusagen. Und Yusuf al-Sim hat beides bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Hukman wa ilman. Und jetzt zurück zu Yusuf al-Sim. Einer der Gelehrten schätzt sein Alter auf 14, als er in Klammer adoptiert wurde, also als er gekauft wurde, weil das Wort Rolam, wie hier benutzt, normal für dieses Alter benutzt wird, also für 14. Und Alter wäre zum Beispiel Fetter, ich meine älter als 14 würde Fetter genannt werden. Und zu Balagh Ashuddah sagt er, der Gelehrte ist 25 Jahre alt. Also 25 Jahre alt und die Frau war circa 40 Jahre alt, Wallahu alam. Sura 12, Vers 23. Und diejenige, in deren Haus er war, versuchte ihn zu verführen. Sie schloss die Türen ab und sagte, da bin ich für dich. Er sagte, Allah schütze mich davor. Er, mein Herr, hat mir einen schönen Aufenthalt bereitet. Gewiss, den Ungerechten wird es nicht wohlergehen. Hier ist mit mein Herr gemeint, ist der Aziz sozusagen, der hohe, der ihn gekauft hat sozusagen. Also ihr Ehemann von der Frau. Und Yusuf a.s. suchte Schutz, Zuflucht bei Allah subhanahu. Er hat sich ja nicht auf seine eigene Stärke verlassen oder so. Er hat Zuflucht bei Allah subhanahu ersucht. Sura 12, Vers 24. Es verlangte sie nach ihm und es hätte ihn nach ihr verlangt, wenn er nicht den Beweis seines Herrn gesehen hätte. Und die Mufassirun, yani, sie sagen sozusagen, manche sagen, mit Beweis ist hier gemeint, dass er Jakob a.s. gesehen hätte. Und vor allem Tafsir, was ich mal gehört hatte, er sagte, ich glaube, das war die Aussage über Ibn Abbas, radiallahu anhuma, er war schon über ihr, Jan, und er hatte schon sein Gürtel, seine Klamotten waren schon geöffnet und danach hat er die Aya von Allah subhanahu wa gesehen. Manche sagen, das war Jakub a.s. Also er hat seinen Vater dann gesehen und dann ist er so zusammengezuckt und hat sich dann davon entfernt. Manche sagen, er hat Jibril a.s. gesehen, aber weil Allah sagt Aya, dann belassen wir es auch bei Aya. Und deswegen, Wallahu alam, was das war, aber es war auf jeden Fall eine Aya von Allah, die er gesehen hat. Allah sagt weiter, dies geschah, damit wir das Böse und das Schändliche von ihm abwenden. Er gehört ja zu unseren auserlesenen Diener, Mukhlasin. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn bewahrt? Weil er einer von den Mukhlasin war. Und ich erwähne dazu noch einen Hadith, über den man, der sehr lehrreich ist. Der Hadith von Jureyj, radiallahu anhu, rahimullah. Da war ein Mann, er war kein Sahabi, aber ich habe gesagt, radiallahu anhu, weil das nicht nur beschränkt auf die Sahaba. Al-Muhim, dieser Mann, dieser Hadith ist auch sahih, im Bukhari, glaube ich, wallahu alam. Er betete in seinem Haus oder in seiner Moschee, yani. Und seine Mutter kam zu ihm und sie rief ihm, ja, Jureich. Und er fragte sich dann, mein Gebet, meine Mutter, mein Gebet, meine Mutter. Er sagte, mein Gebet. Und dann rief sie nochmal, ja, Jureich. Und er sagte wieder, mein Gebet, meine Mutter, mein Gebet, meine Mutter. Er sagte, mein Gebet. Und dann, ja, Jureich. Und er sagte wieder, mein Gebet, meine Mutter, mein Gebet, meine Mutter. Und er entschied sich wieder für das Gebet und ließ seine Mutter sozusagen so stehen. Und die Mutter ging weg und die sagte, ja, Allah, lass sie nicht sterben, bevor er nicht das Gesicht der Prostituierten gesehen hat. Und danach kam diese Frau, Jane, eine prostituierte Frau, Jane, und sie war sehr schön. Und sie hat dann Jurej gerufen, also zur Sinne, zur Unzucht gerufen. Und Jurej hat sie gar nicht beachtet. Er hat einfach weiter gebetet. Und sie hat dann Unzucht mit dem Bauern nebenan gemacht. Und sie wurde daraufhin schwanger und gebar auch das Kind. Und dann sagte sie zu dem Volk, das ist das Kind von Jurej. Darauf ging das Dorf auf ihn los und zerstörten seinen Gebetsraum und schlugen ihn. Und dann sagte Jurej zu dem Kind, wer ist dein Vater? Und das Kind sagte, und dieser Bauer, und dieser Schäfer, ja, ne? Und na, so, auf was will ich eigentlich mit diesem Hadith hinaus? Es gibt drei Gründe, was Jurej eigentlich hätten vernichten müssen. Drei Gründe, was sie eigentlich vernichtet hätten müssen, aber es hat ihn nicht vernichtet. Der erste Grund für seine Vernichtung ist seine Jahala, seine Unwissenheit. Er war ein Unwissender. Also, ich sage nicht, dass er unbedingt in jedem Thema unwissend war, aber in Fiqh war er unwissend. Warum? Weil er eine Pflichttat einer freiwilligen Tat vorgezogen hat. Seine Mutter zu antworten wäre eine Pflicht gewesen, und das Gebet, das er verrichtet hat, war ein freiwilliges Gebet. Das heißt, er war ein Unwissender in diesem Punkt. Das zweite war das Dua von seiner Mutter gegen ihn, und das hätte ihn auch vernichten müssen. Der dritte Punkt ist die Versuchung einer schönen Frau. Drei Punkte, die ihn eigentlich hätten vernichten müssen, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn bewahrt. Warum? Weil er ein Mukhlis war. Weil er ein wahrhaftiger Diener Allahs war. Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn bewahrt. Zurück zu Yusuf a.s. Wir haben Surah 12, Vers 24 erwähnt, dass die Frau ihn zu verführen suchte. Und wir erwähnen hier acht Punkte, inshallah, zu dieser Aya, was ihn eigentlich hätte vernichten müssen, Yusuf a.s. Also was ihn, Yusuf a.s. hätten eigentlich vernichten müssen. Erstens, die Frau, die ihn zu verführen suchte, war extrem schön. Das zweite war, sie war reich. Diese Frau war reich. Das dritte war, sie war in Autorität über ihn. Zum Beispiel, wenn er ihr nicht gehorcht, könnte sie ihn bestrafen. Zum Beispiel, sie sagt, entweder du machst diese Unzucht mit mir, oder ich sperre dich ein im Gefängnis, was sie auch später getan hat. Ja, noch der Druck von der Autorität, das ist Nummer drei. Der vierte Grund ist, er war ein Sklave aus einer fremden Stadt. Das heißt, er war unbekannt. Zum Beispiel damals in den Dörfern, heutzutage haben wir das meistens leider nicht mehr. In den Dörfern war das so, wenn zwei Leute aus einem Dorf Unzucht gemacht haben, die wurden wahrscheinlich sogar geschlagen und so weiter. Und das wurde als verächtlich angesehen. Aber wenn man fremd in diesem Dorf war, dann kennt dich sowieso keiner. Und Yusuf a.s. war fremd in dieser Stadt. Das heißt, hätte er sozusagen Zina mit ihr gemacht, es wäre gar nicht bekannt gewesen. Sozusagen, er ist ja ein Unbekannter in der Stadt. Der fünfte Grund für seine Vernichtung, also ein Grund, was zu seiner Vernichtung hätte eigentlich führen müssen, ist, die Türen waren verriegelt. Das heißt, keiner erfährt es. Und kein Mensch. Sechstens, sie hat es wahrscheinlich sehr lange versucht, weil sie hätte sonst keinen Zwang verübt, weil der Zwang ist ja das Endmittel sozusagen. Das heißt, sie hat es wahrscheinlich schon lange versucht, hat es niemals geschafft, man hat das auf dieser Weise gemacht und ihn gezwungen sozusagen. Der nächste Punkt ist, siebtens, sie lebten im gleichen Haus. Das heißt wahrscheinlich, sie haben sich jeden Tag gesehen und also sie haben das Essen sozusagen geteilt, die Unterkunft und alles Mögliche. Das heißt, das war nicht eine Frau, die einmal nur kurz mit ihr was zu tun gehabt hat, sondern das war die Frau von seinem Herrn sozusagen, also von seinem Aziz, von demjenigen, der ihn gekauft hat. Und deswegen. Und achtens, sie war älter. Sie war älter wie er. Und ein junger Mann, ein 16-Jähriger, begehrt normalerweise nicht, also ein 15-Jähriger oder 14-Jähriger, 16-Jähriger, begehrt normalerweise nicht eine 16-Jährige, sondern eine ältere Frau. Und das war der achte Punkt, was ich eigentlich hätte vernichten müssen. Aber weil er von dem Mukhlasin ist und weil er ein Nabi Allahs ist, hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn bewahrt vor dieser gewaltigen Fitna. Und noch ein anderer Punkt ist auch, wir wissen aus unserer Scharia, dass wenn man eine Sünde im Herzen trägt, aber aus Furcht vor Allah unterlässt, ist es eine gute Tat. Also Yusuf al-Sin wurde hier sogar belohnt sozusagen für seine Standhaftigkeit. Und das hat sich in einem vorherigen Vers schon angesprochen. Ich weiß nicht, ob das bei die Geschichten der Propheten war. Aber wenn man eine Sünde beabsichtigt zu tun, aber man unterlässt sie aus Furcht vor Allah, und das ist die Bedingung dafür, dann kriegt man eine gute Tat. Wenn man aber die Sünde versucht zu tun, und zum, ich gebe dazu ein Beispiel, man geht zum Zigarettenautomat und schmeißt Geld rein. Und die Zigarette kommt gerade herunter die Schachtel und bleibt dann stecken. Und dann kann man nicht rauchen, weil, und dann hat man auch kein Geld, sich eine neue Packung zu kaufen. Dann kriegst du die Sünde trotzdem, auch wenn du sie nicht getan hast, wegen deiner Absicht. Aber wenn du hingehst und du willst das Geld reinschmeißen und du unterlässt es aus Furcht vor Allah, dann kriegst du den Lohn. Weil du hast es aus Furcht vor Allah unterlassen, dann kriegst du eine gute Tat, gut geschrieben. Taib. Wir machen weiter, Surah 12, Vers 25 bis 26. Sie versuchten beide als Erste zur Tür zu gelangen. Sie zerriss ihm von hinten das Hemd. Und sie fanden ihren Herrn bei der Tür vor. Sie sagte, der Lohn dessen, der deiner Familie Böses antun wollte, ist nur, dass er ins Gefängnis gesteckt wird oder schmerzhafte Strafe. Und hier sieht man, dass sie nicht wollte, dass Yusuf al-Islam getötet wird. Taib, Surah 12, Vers 26. Er sagte, sie war es, also Yusuf al-Islam sagte, sie war es, die versucht hat, mich zu verführen. Und ein Zeuge aus ihrer Familie bezeugte, wenn sein Hemd vorn zerrissen ist, dann hat sie die Wahrheit gesprochen und er gehört zu den Lügnern. Und danach in Surah 12, Vers 27, wenn sein Hemd aber hinten zerrissen ist, dann hat sie gelogen und er gehört zu den Wahrhaftigen. Und das ist auch ein Beweis dafür, dass man sich beim Tahakum, Tahakum habe ich einen eigenständigen Ders gemacht, und das hier zu besprechen würde zu lange dauern, aber das soll nur eine Anmerkung sein sozusagen. Das ist ein Beweis, dass man, wenn man zum Tahakum gezwungen wird, unter Ikrah steht, dann darf man sich vor dem Tarut verteidigen. Weil die Gelehrten sagen hier auch in der Ayah, وَشَهِدَ شَهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا, und der Zeuge aus ihrer Familie, sagen die Mufassirun, وَحَكَمَ حَكِمٌ مِنْ أَهْلِهَا. Also das war ein Richter von ihrer Familie sozusagen. Oder ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut. Auf jeden Fall, sie sagten, der Shahid dort, der Zeuge dort, war der Hakim, war der Richter dort. Und er richtete, und Yusuf al-Islam verteidigte sich. Und das kann man nach dem Tafsir von Ibn Abbas, Mujahid, Tawus und anderen Mufassirun. Taib, das ist nur so als Anmerkung. Surah 12, Vers 28 bis 29. Als er nun sah, dass sein Hemd hinten zerrissen war, sagte er, das gehört zu euren Listen, eure List ist gewaltig. Also die List von den Frauen. Und Yusuf, lasse davon ab. Und du, jene, bitte um Vergebung für deine Sünde. Du gehörst ja zu denjenigen, die Verfehlungen begangen haben. Also hier wird die Frau angesprochen. Yusuf al-Islam wird zu ihm wird gesagt, lasse davon ab. Jane, erzähle es nicht rum, vergiss das Ereignis. Man kann hier die Verdorbenheit sehen. Also man kann hier die Verdorbenheit bei diesem Aziz sehen, bei diesem hohen Herr sozusagen, also so übersetzt. Bei dem Mann von der Frau kann man sehen, wie verdorben er ist. Und das ist bei den hohen Klassen üblich. Also bei diesen Adligen, sage ich mal, ist das üblich. Warum sage ich, dass er verdorben ist? Warum? Weil er keine Eifersucht hat. Hier erkennt man nicht, dass er Eifersucht hat. Taib. Auf jeden Fall zum nächsten Punkt. Irgendwie haben die hohen Klassen Frauen, also die adligen Frauen sozusagen, das erfahren, dieses Ereignis. In Surah 12, Vers 30, einige Frauen in der Stadt sagten, die Frau des Aziz versucht ihren Burschen, also Sklaven, zu verführen. Er hat sie in leidenschaftliche Liebe versetzt. Wir sehen wahrlich, sie befindet sich in deutlichem Irrtum. Taib. Und diese Nachricht verbreitete sich und dann lud die Frau des Aziz diese Frauen ein. In Surah 12, Vers 31, als sie nun von ihren Ränken hörte, sandte sie zu ihnen und bereitete ihnen ein Gastmahl. Sie gab einer jeden von ihnen ein Messer und sagte zu Yusuf, kommt zu ihnen heraus. Als sie ihn sahen, fanden sie ihn großartig und sie zerschnitten sich ihre Hände und sagten, Allah behüte, das ist kein Mensch, das ist nur ein ehrenvoller Engel. Tayyib. Als Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bei Isra wal Mi'raj, was ist Isra wal Mi'raj? Isra ist die Reise von Mekka nach Masjid al-Aqsa und Mi'raj ist von dort aus, von Jerusalem, yani, nach zum Himmel. Tayyib. Als er bei diesem Isra wal Mi'raj Yusuf alaihi sallam sah, sagte er, ihm ist die halbe Schönheit gegeben. Und manche der Gelehrten sagen, die Hälfte der Schönheit der Welt. Und manche andere Gelehrten sagen, die Hälfte der Schönheit von Adam a.s., weil Allah SWT Adam mit seinen Händen schuf. Tayyib. Ibn Mas'ud sagte, wenn er mit Frauen zu tun hatte, also wenn er etwas mit einer Frau zu erledigen hatte zum Beispiel, dann verschleierte Yusuf a.s. sein Gesicht. Und die Frauen schnitten das Obst durch und danach ihre Hände. Also sie haben das Obst geschnitten und danach angefangen in ihre Hände zu schneiden. Als Yusuf a.s. vorbeigegangen war, bemerkten sie, dass sie sich in die Finger schnitten. Ja, so schön war dieser Mann. Surah 12, Vers 32. Sie sagte, seht, das ist der, dessen wegen ihr mich getadelt habt. Ich habe allerdings versucht, ihn zu verführen, doch er widerstand. Und wenn er nicht tut, was ich ihm befehle, wird er ganz gewiss ins Gefängnis gesteckt werden und er wird ganz gewiss zu den gering geachteten gehören. Jetzt ruft ihn nicht nur eine Frau, die Frau des Aziz zu Sinna, zu dieser Unzucht. Jetzt ruft ihn ein, alle der Frauen, die dort sind, der Frau des Aziz zu gehorchen. Surah 12, Vers 33. Er sagte, mein Herr, das Gefängnis ist mir lieber als das, wozu sie mich aufrufen. Das Gefängnis ist mir lieber als das, wozu sie mich aufrufen. Jetzt war nicht nur die Fitna von einer Frau, die wir vorhin besprochen haben, jetzt die Fitna von diesen ganzen Frauen, die dort anwesend sind, ihn zu verführen. Ja, eine sehr starke Fitna. Wali'audhu billah. Taib. Und in Surah 12, Vers 33, er sagte, mein Herr, das Gefängnis ist mir lieber als das, wozu sie mich auffordern. Ja, nachdem diese Frauen es auch gemacht haben, also versucht ihn zu verführen, hat er gesagt, mein Herr, das Gefängnis ist mir lieber. Und Allah sagt weiter, und wenn du ihre List von mir nicht abwendest, werde ich mich zu ihnen hingezogen fühlen und zu den Toren gehören. Also die Aussage von Yusuf a.s. Taib. Und Surah 12, Vers 34 bis 35, da erhöhte ihn sein Herr und wendete ihre List von ihm ab. Er ist ja der Allhörende und Allwissende. Hierauf schien es ihnen angebracht, nachdem sie die Zeichen seiner Unschuld gesehen hatten, ihn für eine gewisse Zeit ins Gefängnis zu stecken. Also die Nachrichten haben sich dann verbreitet und danach haben die das so geregelt, wie die meisten Walimun von heute, die meisten Ungerechten von heute, sie sperren die Unschuldigen ein, sie sperren die Unschuldigen ins Gefängnis ein, um die Sache sozusagen zu vertuschen. Anstatt die Schuldigen zu strafen, strafen sie die Unschuldigen. Yusuf a.s. wollte sie nicht verführen. Und Yusuf a.s. wird eingesperrt, obwohl die Frauen ihn verführen wollten. Eigentlich müssten die eingesperrt werden sozusagen. Taib. Surah 12, Vers 36 bis 37. Mit ihm kamen zwei Burschen ins Gefängnis. Der eine von ihnen sagte, ich sah mich Wein auspressen. Der andere sagte, ich sah mich auf den Kopf Brot tragen, von dem die Vögel fraßen. Tue uns die Bedeutung hiervon kund. Wir sehen, dass du zu den Gutestuenden gehörst. Er sagte, es wird euch kein Essen gebracht, mit dem ihr versorgt werdet, ohne dass ich euch die Deutung davon kundgetan habe, bevor es euch gebracht wird. Seht, das ist etwas von dem, was mich mein Herr gelehrt hat. Verlassen habe ich das Glaubensbekenntnis von Leuten, die nicht an Allah glauben, und verlassen habe ich sie, die das Jenseits verleugnen. Jana machte Dauer, und ich erwähne dazu sechs Punkte, inshallah. Wie wir aus diesen zwei Ayats rausziehen können, sozusagen. Das Rizq schrieb er Allah subhanahu wa ta'ala zu. Also Risk ist von Allah, die Versorgung ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Das zweite Punkt, die Traumdeutung, die er hat, also die Kunst seiner Traumdeutung sozusagen, ist von Allah und das ist nicht von seinem Wissen sozusagen oder von seiner Anstrengung, sondern dem, was Allah ihm gegeben hat. Er hat das Glaubensbekenntnis der Kuffar verlassen. Er machte damit da, Janne, er war, Josua Islam war nie ein Käfer. Also diese Aussage darf man auch nicht falsch verstehen. Er hat das Glaubensbekenntnis der Kuffar verlassen. Er sagt das als Art von Dawa, aber war selber nie ein Käfer natürlich. Viertens, er hat das Glaubensbekenntnis seiner Väter gefolgt. Warum sagt er das? Weil die Bevölkerung kannte Ibrahim a.s. und so weiter. Der fünfte Punkt, er sagt, ich mache kein Schirk, mache ich. Und sechster Punkt, die Huld von Allah, yani der Tawhid. Also Surah 12, Vers 38. Und ich bin dem Glaubensbekenntnis meiner Väter Ibrahim, Ishaq und Jakob gefolgt. Es steht uns nicht zu, Allah etwas beizugesellen. Das ist etwas von Allahs Huld gegen uns und gegen die Menschen. Aber die meisten Menschen sind nicht dankbar. Yani, Surah 12, Vers 39. O meine beiden Gefängnisgefährten, sind verschiedene Herren besser oder Allah der eine, der Allbezwinger? Hier mit dieser Aussage erregt er ihre Aufmerksamkeit. Und wir sehen, wir haben hier gesehen, dass seine Gefängnisgefährten, er sagt, er hat sie auch sehr freundlich angesprochen. Er sagt, ja, Sahib al-Sijni, oh, meine beiden Gefängnisgefährten. Ja, mit einem sehr guten Adab. Und, Und die haben ihn nach Traumdeutung gefragt, aber er hat sozusagen, er hat erstmal mit Tawhid, hatte mit ihnen Dawa gemacht und er hat ihnen erst später die Antwort gegeben. Surah 12, Vers 40, ihr dient außer ihm nur Namen. Die ihr genannt habt, ihr und eure Väter, für die Allah jedoch keine Ermächtigung herabgesandt hat. Das Urteil ist allein Allahs. Er hat befohlen, dass ihr nur ihm dienen sollt. Das ist die richtige Religion, aber die meisten Menschen wissen nicht. Alhamdulillah. Wir beenden hier inshallah. Machen wir nächstes Mal bei Yusuf al-Islam weiter. Und Allah weiß es am besten. Allahu a'lam wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah. Wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.